Im Speisesaal, an den 7 Tischen, beherrschte der Anbruch des Winters, der großen Jahreszeit dieser Gegenden, das Gespräch. Viele Touristen und Sportsleute, hieß es, seien eingetroffen und bevölkerten die Hotels von Dorf und Platz. Man schätzte die Höhe des geworfenen Schnees auf 60 Zentimeter und seine Beschaffenheit sei ideal im Sinne des Skiläufers. An der Bobbahn, die drüben am nordwestlichen Hange von der Schatzalp zu Tal führte, werde eifrig gearbeitet. Schon in den nächsten Tagen könne sie eröffnet werden, vorausgesetzt, dass nicht der Föhn einen Strich durch die Rechnung mache. Man freute sich auf das Treiben der Gesunden, der Gäste von unten, das nun sich hier wieder entwickeln werde, auf die Sportfeste und Rennen, denen man auch gegen Verbot beizuwohnen gedachte, indem man die Liegekur schwänzte und entwischte. Es gab etwas Neues, hörte Hans Castorp, eine Erfindung aus Norden, das Skijöring. Ein Rennen, wobei sich die Teilnehmer auf Skiern stehend von Pferden ziehen lassen würden. Dazu wollte man entwischen. Auch von Weihnachten war die Rede. Von Weihnachten? Nein, daran hatte Hans Castorp noch nicht gedacht. Er hatte leicht sagen und schreiben können, dass er kraft ärztlichen Befundes mit Joachim den Winter hier werde zubringen müssen. Aber das schloss ein, wie sich nun zeigte, dass er hier Weihnachten verleben sollte. Und das hatte ohne Zweifel etwas Erschreckendes für das Gemüt. Schon deshalb, aber nicht ganz allein deshalb, weil er diese Zeit überhaupt noch niemals anderswo als in der Heimat im Schoß der Familie verlebt hatte. In Gottes Namen, denn das wollte nun in den Kauf genommen sein. Er war kein Kind mehr. Joachim schien auch weiter keinen Anstoß daran zu nehmen, sondern sich ohne Weinerlichkeit damit abzufinden. Und wo nicht überall und unter welchen Umständen war in der Welt schon Weihnachten begangen worden. Der heilige Abend also näherte sich, stand eines Tages vor der Tür und hatte am nächsten Tage Gegenwart gewonnen. Es waren noch reichlich 6 Wochen bis zu ihm gewesen, damals, als Hans Castorp sich gewundert hatte, dass man hier schon von Weihnachten sprach. So viel Zeit also noch rechnerisch genommen, wie die ganze Dauer seines Aufenthalts nach ihrer ursprünglichen Veranschlagung zusammen mit der Dauer seiner Bettlägerigkeit betragen hatte. Trotzdem war das damals eine große Menge Zeit gewesen, namentlich die erste Hälfte, wie es Hans Castorp nachträglich schien, während die rechnerisch gleiche Menge jetzt sehr wenig bedeutete, beinahe nichts. Die im Speisesaal, so fand er nun, hatten recht gehabt, sie so gering zu achten. 6 Wochen, nicht einmal so viele, also wie die Woche Tage hatte. Was war auch das in Anbetracht der weiteren Frage, was denn so eine Woche, so ein kleiner Rundlauf vom Montag zum Sonntag und wieder Montag war? Man brauchte nur immer nach Wert und Bedeutung der nächst kleineren Einheit zu fragen, um zu verstehen, dass bei der Summierung nicht viel herauskommen konnte, deren Wirkung überdies und zugleich ja auch eine sehr starke Verkürzung, Verwischung, Schrumpfung und Zernichtung war. Was war ein Tag? Gerechnet etwa von dem Augenblick an, wo man sich zum Mittagessen setzte, bis zu dem Wiedereintritt dieses Augenblicks in 24 Stunden? Nichts, obgleich es doch 24 Stunden waren. Was war denn aber auch eine Stunde, verbracht etwa in der Liegekur, auf einem Spaziergang oder beim Essen, womit die Möglichkeiten, diese Einheit zu verbringen, so gut wie erschöpft waren? Wiederum nichts. Aber die Summierung des Nichts war wenig ernst ihrer Natur nach. Am ernstesten wurde die Sache, wenn man ins Kleinste stieg. Jene 7x60 Sekunden, während derer man das Thermometer zwischen den Lippen hielt, um die Kurve fortführen zu können, waren überaus zählebig und gewichtig. Sie weiteten sich zu einer kleinen Ewigkeit, bildeten Einlagerungen von höchster Solidität in dem schattenhaften Huschen der großen Zeit. Das Fest vermochte die Lebensordnung der Berghofbewohner kaum zu stören. Eine wohlgewachsene Tanne war schon einige Tage zuvor an der rechten Schmalseite des Speisesaals beim schlechten Russentisch aufgerichtet worden und ihr Duft, der durch den Brodem der reichen Gänge hindurch die Speisenden zuweilen berührte, rief etwas wie Nachdenklichkeit in den Augen einzelner Personen an den sieben Tischen hervor. Beim Abendessen des 24. Dezember zeigte der Baum sich bunt geschmückt mit Lametta, Glaskugeln, vergoldeten Tannenzapfen, kleinen Äpfeln, die in Netzen hingen, und vielerlei Konfekt, und seine farbigen Wachskerzen brannten während der Mahlzeit und nachher. Auch in den Zimmern der Bettlägerigen hieß es brannten Bäumchen, jedes hatte das Seine. Und die Paketpost war reich gewesen schon in den letzten Tagen. Auch Joachim Ziemsen und Hans Castorp hatten Sendungen aus der fernen und tiefen Heimat bekommen, sorglich verpackte Bescherungen, die sie in ihren Zimmern ausgebreitet hatten, sinnreiche Kleidungsstücke, Krawatten, Luxusgegenstände in Leder und Nickel, sowie viel Festgebäck, Nüsse, Äpfel und Marzipan. Vorräte, die die Vettern mit zweifelnden Blicken betrachteten, indem sie sich fragten, wann hier jeder Augenblick kommen werde, davon zu genießen. Der Baum im Speisesaal brannte, knisterte, duftete und hielt in den Köpfen und Herzen das Bewusstsein der Stunde wach. Man hatte Toilette gemacht, die Herren trugen Gesellschaftsanzug, man sah an den Frauen Schmuckstücke, die ihnen von liebender Gattenhand aus den Ländern der Ebene gekommen sein mochten. Auch Klavdia Schoscha hatte den ortsüblichen Wollsweter gegen ein Salonkleid vertauscht, das aber einen Stich ins Willkürliche oder vielmehr ins Nationale hatte. Es war ein helles, gesticktes Gürtelkostüm von bäuerlich-russischem oder doch balkanischem, vielleicht bulgarischem Grundcharakter, mit kleinen Goldflittern besetzt, dessen Faltigkeit ihrer Erscheinung eine ungewohnt weiche Fülle verlieh und ausgezeichnet mit dem zusammenstimmte, was Settembrini ihre tatarische Physiognomie, insbesondere ihre Steppenwolfslichter, zu nennen beliebte. Man war sehr heiter am guten Russentisch. Dort zuerst knallte der Champagner, der dann fast an allen Tischen getrunken wurde. An dem der Vettern war es die Großtante, die ihn für ihre Nichte und für Marussia bestellte, und sie traktierte alle damit. Das Menü war gewählt, es endete mit Käsegebäck und Bonbons, man schloss Kaffee an und Liköre, und dann und wann rief ein aufflammender Tannenzweig, der Löscharbeit forderte, eine schrille, übermäßige Panik hervor. Settembrini, gekleidet wie immer, saß gegen Ende des Festessens eine Weile mit seinem Zahnstocher am Tische der Vettern, hänselte Frau Stör und sprach dann einiges über den Tischlersohn und Menschheitsrabbi, dessen Geburtstag man heute fingiere. Ob jener wirklich gelebt habe, sei ungewiss. Was aber damals geboren worden sei und seinen bis heute ununterbrochenen Siegeslauf begonnen habe, das sei die Idee des Wertes der Einzelseele, zusammen mit der der Gleichheit gewesen. Mit einem Worte, die individualistische Demokratie. In diesem Sinne leere er das Glas, das man ihm zugeschoben. Frau Stör fand seine Ausdrucksweise äquivok und gemütlos. Sie erhob sich unter Protest, und da man ohne dies die Gesellschaftsräume aufzusuchen begonnen hatte, so folgten die Tischgenossen ihrem Beispiel. Der erste Weihnachtstag war feucht und neblig. Es seien Wolken, sagte Behrens, in denen man sitze. Nebel gäbe es nicht hier oben. Aber Wolken oder Nebel, auf jeden Fall war die Nässe empfindlich. Der liegende Schnee taute oberflächlich an, wurde porös und klebrig. Gesicht und Hände erstarrten im Kurdienst weit peinlicher als bei sonnigem Frost. Der Tag war ausgezeichnet durch eine musikalische Veranstaltung am Abend, ein richtiges Konzert mit Stuhlreihen und gedruckten Programmen, das denen hier oben vom Hause Berghof geboten wurde. Es war ein Liederabend, gegeben von einer am Orte ansässigen und Unterricht erteilenden Berufssängerin, mit zwei Medaillen seitlich unter dem Ausschnitt ihres Ballkleides, Armen, die Stöcken glichen, und einer Stimme, deren eigentümliche Tonlosigkeit über die Gründe ihrer Ansiedelung hier oben betrübende Auskunft gab. Sie sang: »Ich trage meine Minne mit mir herum.« Der Pianist, der sie begleitete, war ebenfalls ortsansässig. Frau Schuscha saß in der ersten Reihe, benutzte jedoch die Pause, um sich zurückzuziehen, so dass Hans Castorp von da an der Musik, es war Musik unter allen Umständen, mit ruhigem Herzen lauschen konnte, indem er während des Gesanges den Text der Lieder mitlas, der auf dem Programm gedruckt stand. Eine Weile saß Settembrini an seiner Seite, verschwand aber ebenfalls, nachdem er über den dumpfen Belcanto der Ansässigen einiges pralle Plastische angemerkt und sein satirisches Behagen darüber ausgedrückt, dass man auch heute Abend so treu und traulich unter sich sei. Die Wahrheit zu sagen, spürte Hans Castorp Erleichterung, als sie beide fort waren, die Schmaläugige und der Pädagog, und er in Freiheit den Liedern seine Aufmerksamkeit widmen konnte. Er fand es gut, dass in der ganzen Welt und noch unter den besondersten Umständen Musik gemacht wurde. Wahrscheinlich sogar auf Polarexpeditionen. Der zweite Weihnachtstag unterschied sich durch nichts mehr als durch das leichte Bewusstsein seiner Gegenwart von einem gewöhnlichen Sonn- oder auch nur Wochentag. Und als er vorüber war, da lag das Weihnachtsfest im Vergangenen. Oder ebenso richtig, es lag wieder in ferner Zukunft. In jahresferner, 12 Monate waren nun wieder bis dahin, wo es sich im Kreislauf erneuern würde. Schließlich nur 7 Monate mehr, als Hans Castorp hier schon verbracht hatte. Aber gleich nach dem diesjährigen Weihnachten, noch vor Neujahr, starb denn also der Herrenreiter. Die Vettern erfuhren es von Alfreda Schildknecht, genannt Schwester Bertha, der Pflegerin, die ihnen das diskrete Vorkommnis auf dem Gange erzählte. Hans Castorp nahm eindringlich Anteil daran, teils weil die Lebensäußerungen des Herrenreiters zu den ersten Eindrücken gehört hatten, die er hier oben empfangen, zu denen, die zuerst, wie ihm schien, den Wärmereflex in seiner Gesichtshaut hervorgerufen hatten, der seitdem nicht mehr daraus hatte weichen wollen, teils aus moralischen, man möchte sagen geistlichen Gründen. Er hielt Joachim lange im Gespräch mit der Diakonissin fest, die Ansprache und Austausch mit klammernder Dankbarkeit genoss. Es sei ein Wunder, sagte sie, dass der Herrenreiter das Fest noch erlebt habe. Längst habe er sich als zäher Kavalier erwiesen gehabt, allein womit er zuletzt noch geatmet, sei keinem begreiflich gewesen. Seit Tagen schon habe er sich freilich nur mit Hilfe gewaltiger Mengen Sauerstoffes gehalten. Gestern allein habe er 40 Ballons konsumiert, das Stück zu 6 Franken. Das müsse ins Geld gelaufen sein, wie die Herren sich ausrechnen könnten, und dabei sei zu bedenken, dass seine Gemahlin, in deren Armen er danach verschieden, völlig mittellos hinterbleibe. Joachim missbilligte diesen Aufwand, wozu die Quälerei und kostspielig künstliche Hinfristung in einem ganz aussichtslosen Fall. Dem Mann sei es nicht zu verargen, dass er das teure Lebensgas blindlings verzehrt, da man es ihm aufgenötigt hatte. Dagegen die Behandelnden hätten vernünftiger denken und ihn in Gottes Namen seines unvermeidlichen Weges ziehen lassen sollen. Ganz abgesehen von den Verhältnissen und gar nun mit Rücksicht auf diese, die Lebenden hätten doch auch ein Recht und so weiter. Dem widersprach Hans Castorp mit Nachdruck. Sein Vetter rede ja fast schon wie Settembrini, ohne Achtung und Scheu vor dem Leiden. Der Herrenreiter sei doch am Ende gestorben, da höre der Spaß auf. Man könne nichts weiter tun, um seinen Ernst zu erweisen, und einem Sterbenden gebühre jeder Respekt und Ehrenaufwand. Darauf bestehe Hans Castorp. Hans Castorp nahm den Verblichenen in Augenschein. Er tat es aus Trotz gegen das herrschende System der Verheimlichung, weil er das egoistische Nichtswissen, Nichtssehen und Hörenwollen der anderen verachtete und ihm durch die Tat zu widersprechen wünschte. Bei Tische hatte er den Todesfall zur Sprache zu bringen versucht, war aber auf einmütige und zu verstockte Ablehnung dieses Themas gestoßen, dass es ihn beschämt und empört hatte. Frau Stör war geradezu grob geworden. Was ihm einfalle, von so etwas anzufangen, hatte sie gefragt. Und was er denn eigentlich für eine Kinderstube genossen? Die Ordnung des Hauses schütze sie, die Patientenschaft, sorgfältig davor, von solchen Geschichten berührt zu werden. Und da komme nun so ein Grünschnabel und rede ganz laut davon. Noch dazu beim Braten. Und dazu wieder in Gegenwart des Dr. Blumenkohl, den es täglich ereilen könne. Dies hinter der Hand. Wiederhole sich das, so werde sie klagbar werden. Da war es, dass der Gescholtene den Entschluss gefasst und ihm auch Ausdruck verliehen hatte, für seine Person dem abgeschiedenen Hausgenossen durch einen Besuch und stille Andachtsverrichtung an seinem Lager die letzte Ehre zu erweisen. Und auch Joachim hatte er bestimmt, das zu tun. Durch Vermittlung Schwester Alfredas erlangten sie Eintritt in das Sterbezimmer, das im ersten Stock unter ihren eigenen Zimmern gelegen war. Die Witwe empfing sie, eine kleine, zerzauste, von Nachtwachen mitgenommene Blonde, das Taschentuch vor dem Munde mit roter Nase und dem dicken Plaidmantel, dessen Kragen sie aufgestellt hatte, denn es war sehr kalt im Zimmer, die Heizung war abgestellt, die Balkontür offen. Gedämpft sagten die jungen Leute das Erforderliche und gingen dann durch eine Handbewegung schmerzlich eingeladen durch das Zimmer zum Bett. Mit ehrerbietig vorwärts wiegenden Schritten gingen sie, ohne Benutzung der Stiefelabsätze, und standen in Betrachtung am Lager des Toten, ein jeder nach seiner Art, Joachim dienstlich geschlossen, in salutierender Halbverbeugung, Hans Castorp gelöst und versunken, die Hände vor sich gekreuzt, den Kopf auf der Schulter, mit einer Miene ähnlich derjenigen, mit der er Musik zu hören pflegte. Des Herrenreiters Kopf lag hoch gebettet, so daß der Körper, dieser lange Aufbau und vielfache Zeugungskreis des Lebens, mit der Erhöhung der Füße am Ende unter der Decke desto flacher, fast brettartig flach erschien. Ein Blumengewinde lag in der Gegend der Knie, und der daraus hervorragende Palmzweig berührte die großen, gelben, knöchernen Hände, die auf der eingefallenen Brust gefaltet waren. Gelb und knöchern war auch das Gesicht mit dem kahlen Schädel, der gehöckerten Nase, den scharfen Backenknochen und dem buschigen, rotblonden Schnurrbart, dessen Dicke die grauen, stoppligen Höhlen der Wangen noch stärker vertiefte. Sachkundig und in mehr als einer Beziehung in seinem Elemente stand Hans Castorp am Lager, bewandert, aber fromm. »Er scheint zu schlafen«, sagte er aus Menschlichkeit, obgleich große Unterschiede vorhanden waren. Und dann begann er mit schicklich gedämpfter Stimme ein Gespräch mit der Witwe des Herrenreiters, zog über die Leidensgeschichte ihres Gatten, seine letzten Tage und Augenblicke, den zu bewerkstelligenden Transport des Körpers nach Kärnten, Erkundigungen ein, die von einer teils medizinischen, teils geistlich-sittlichen Teilnahme und Eingeweihtheit zeugten. Die Witwe, in ihrer österreichisch schleppenden und näselnden Sprechweise und zuweilen aufschluchzend, fand es bemerkenswert, dass junge Leute zur Beschäftigung mit fremdem Kummer sich so aufgelegt zeigten, worauf Hans Castorp erwiderte, sein Vetter und er, sie seien ja selber krank. Überdies habe er für seine Person früher an den Sterbebetten nahe Angehöriger gestanden. Er sei doppelweise. Von langer Hand her sei ihm der Tod vertraut, sozusagen. Welchen Beruf er gewählt habe, fragte sie. Er antwortete, er sei Techniker gewesen. Gewesen? Gewesen insofern, als nun ja die Krankheit und ein noch recht unbestimmt begrenzter Aufenthalt hier oben dazwischen gekommen sei, was doch einen bedeutenden Einschnitt und möglicherweise etwas wie einen Lebenswendepunkt darstelle, was könne man wissen? Joachim sah ihn mit forschendem Schrecken an. Und sein Herr Vetter? Der wolle Soldat sein im Tieflande, er sei Offiziersaspirant. Oh, sagte sie, das Kriegerhandwerk sei freilich auch ein Beruf, der zum Ernst anhalte. Ein Soldat müsse damit rechnen, unter Umständen mit dem Tode in nahe Berührung zu kommen, und tue wohl gut, sich frühzeitig an seinen Anblick zu gewöhnen. Sie beurlaubte die jungen Leute mit Dank und freundlicher Fassung, die Achtung erwecken musste in Anbetracht ihrer beklommenen Lage und besonders der hohen Oxygenrechnung, die der Gatte zurückgelassen. Die Vettern kehrten in ihr Stockwerk zurück. Hans Castorp zeigte sich befriedigt von dem Besuch und geistlich angeregt durch die empfangenen Eindrücke. »Requiescat in pace«, sagte er. »Sit tibi terra levis, requiem aeternam dona ei domine.« Siehst du, wenn es sich um den Tod handelt und man zu Toten spricht oder von Toten, so tritt auch wieder das Latein in Kraft. Das ist die offizielle Sprache in solchen Fällen. Da merkt man, was für eine besondere Sache es mit dem Tode ist. Aber es ist nicht aus humanistischer Courtoisie, dass man lateinisch redet zu seinen Ehren. Die Totensprache ist kein Bildungslatein, verstehst du, sondern von einem ganz anderen Geist, einem ganz entgegengesetzten, kann man wohl sagen. Das ist Sakrallatein, Mönchsdialekt, Mittelalter. So ein dumpfer, eintöniger, unterirdischer Gesang gewissermaßen. Settembrini fände kein Gefallen daran. Es ist nichts für Humanisten und Republikaner und solche Pädagogen. Es ist von einer anderen Geistesrichtung, der anderen, die es gibt. Ich finde, man muss sich klar sein über die verschiedenen Geistesrichtungen oder Geistesstimmungen, wie man wohl richtiger sagen sollte. Es gibt die Fromme und die Freie. Sie haben beide ihre Vorzüge. Aber was ich gegen die Freie, die Settembrinische, meine ich, auf dem Herzen habe, ist nur, dass sie die Menschenwürde so ganz in Pacht zu haben glaubt. Das ist übertrieben. Die andere enthält auch viel menschliche Würde in ihrer Art und gibt Veranlassung zu einer Menge Wohlanstand und properer Haltung und nobler Förmlichkeit, mehr sogar als die Freie, obgleich sie die menschliche Schwäche und Hinfälligkeit ja besonders im Auge hat und der Gedanke an Tod und Verwesung eine so wichtige Rolle darin spielt. Hast du mal im Theater Don Carlos gesehen und wie es zuging am spanischen Hof, wenn König Philipp hereinkommt, ganz in Schwarz, mit dem Hosenbandorden und dem goldenen Vlies und langsam den Hut zieht, der beinahe schon aussieht wie unsere Melonen, so nach oben hin zieht er ihn und sagt, bedeckt euch, meine Granden, oder so ähnlich. Im höchsten Grade gemessen ist das, darf man wohl sagen. Von gehen lassen und schlottrigen Sitten kann da nicht die Rede sein, im Gegenteil. Und die Königin sagt denn ja auch, in meinem Frankreich war es doch anders. Natürlich, der ist es zu akkurat und umständlich, die möchte es fideler haben, menschlicher. Aber was heißt menschlich? Menschlich ist alles. Das Spanisch Gottesfürchtige und demütig Feierliche und streng Abgezirkelte ist eine sehr würdige Fassung der Menschlichkeit, sollte ich meinen. Und andererseits kann man mit dem Worte menschlich jede Schlamperei und Schlappheit zudecken. Da wirst du mir recht geben. Da gebe ich dir recht, sagte Joachim. Schlappheit und gehen lassen kann ich natürlich auch nicht leiden. Disziplin muss sein. Ja, das sagst du als Militär. Und ich gebe zu, beim Militär versteht man sich auf diese Dinge. Die Witwe hatte ganz recht, von eurem Handwerk zu sagen, es habe eine ernsthafte Bewandtnis damit. Denn immer müsstet ihr mit dem äußersten Ernstfalle rechnen und damit es mit dem Tod zu tun zu bekommen. Ihr habt die Uniform, die ist knapp und proper und hat einen steifen Kragen. Das gibt euch Bienseance. Und dann habt ihr die Rangordnung und den Gehorsam. Und erweist euch umständlich Ehre untereinander. Das geschieht in spanischem Geiste, aus Frömmigkeit. Ich mag's im Grunde wohl leiden. Bei uns Zivilisten sollte von diesem Geiste auch mehr herrschen, in unseren Sitten und unserem Gehaben. Das wäre mir lieber. Ich fände es passend. Siehst du, das ist auch so ein Irrtum und Eigendünkel von Settembrini. Noch einer, es ist ganz gut, dass ich gesprächsweise mal drauf komme. Nicht bloß die Menschenwürde meint er in Pacht zu haben, sondern auch die Moral mit seiner praktischen Lebensarbeit und seinen Fortschrittssonntagsfeiern, als ob man nicht gerade sonntags an was anderes zu denken hätte als an den Fortschritt. Und mit seiner systematischen Ausmerzung der Leiden, wovon du übrigens nichts weißt, aber mir hat er zu meiner Belehrung davon erzählt, systematisch will er sie ausmerzen, vermittels eines Lexikons. Und wenn mir nun das gerade unmoralisch vorkommt, was dann? Ich werde dir sagen, was ich mir vorgenommen habe. Man lebt hier so Tür an Tür mit sterbenden Leuten und mit dem schwersten Kreuz und Jammer, aber nicht allein, dass man so tut, als ob es einem nichts anginge, sondern man wird auch geschont und geschützt, dass man nur ja nicht damit in Berührung kommt und nichts davon sieht. Und den Herrenreiter, den werden sie nun auch wieder heimlich auf die Seite bringen, während wir vespern oder frühstücken. Das finde ich unmoralisch. Die Stör wurde ja schon wütend, weil ich den Todesfall nur erwähnte. Das ist mir zu albern. Und wenn sie schon ungebildet ist und glaubt, dass leise, leise, fromme Weise im Tannhäuser vorkommt, wie es ihr neulich bei Tische passierte, so könnte sie dabei doch etwas moralischer empfinden und die anderen auch. Ich habe mir nun vorgenommen, mich in Zukunft etwas mehr um die Schweren und Moribunden im Hause zu kümmern. Das wird mir wohltun. Schon unser Besuch eben hat mir gewissermaßen gut getan. Das Haus ist voll, es fehlt nie an Zuzug. Und Schwester Alfreda oder auch die Oberin oder sogar Behrens selbst werden uns gewiss behilflich sein, eine oder die andere Beziehung herzustellen. Das wird sich ja unschwer machen lassen. Nimm an, jemand Moribundes hat Geburtstag und wir erfahren es. Das lässt sich ja in Erfahrung bringen. Gut, wir schicken dem Betreffenden oder ihm oder ihr, je nachdem, einen Blumentopf aufs Zimmer, eine Aufmerksamkeit von zwei ungenannten Kollegen. Beste Genesungswünsche. Das Wort Genesung bleibt höflicherweise immer am Platz. Dann werden wir den Betreffenden natürlich doch genannt und er oder sie lässt uns in ihrer Schwäche einen freundlichen Gruß durch die Tür sagen und vielleicht lädt sie uns auf einen Augenblick ins Zimmer ein und wir wechseln noch ein paar menschliche Worte mit ihm, bevor er sich auflöst. So denke ich es mir. Bist du nicht einverstanden? Für meinen Teil habe ich es mir jedenfalls vorgenommen. Joachim hatte gegen diese Absichten denn auch nicht viel zu erinnern. »Es ist gegen die Hausordnung«, sagte er, »du durchbrichst sie gewissermaßen damit, aber ausnahmsweise. Und wenn du nun einmal den Wunsch hast, wird Behrens dir wohl Permess geben, denke ich. Du kannst dich ja auf dein medizinisches Interesse berufen.« »Ja, unter anderem darauf«, sagte Hans Castorp. Denn wirklich waren es verschlungene Motive, aus denen sein Wunsch erwuchs. Der Protest gegen den obwaltenden Egoismus war nur eines davon. Was mitsprach, war namentlich auch das Bedürfnis seines Geistes, Leiden und Tod ernst nehmen und achten zu dürfen. Ein Bedürfnis, für das er sich von der Annäherung an die Schweren und Sterbenden Genugtuung und Stärkung erhoffte, als Gegengewicht gegen vielfache Beleidigungen, denen er es sonst auf Schritt und Tritt alltäglich und stündlich ausgesetzt fand und durch die gewisse Urteile Settembrinis eine ihn kränkende Bekräftigung erfuhren.